Erster öffne deine Tore, Libanon. Feuer wird deine Zedern verbrennen. Zweiter weine, Zypresse, denn die Zeder ist gefallen. Weint, Eichen von Basan. Der dichte Wald ist zerstört. Dritter hört. Die Hirten weinen. Ihr schönes Land ist kaputt. Hört. Die jungen Löwen brüllen. Ihr Wald am Jordan ist zerstört. Vierter Jahwe, mein Gott, sagte, hüte die Schafe. Sie sind zum Schlachten bestimmt. Fünfter, die Käufer schlachten die Schafe. Sie müssen dafür nicht bezahlen. Die Verkäufer sagen, Gott sei Dank, ich bin reich. Die Hirten kümmern sich nicht um sie. Sechster Jahwe sagt, ich schütze die Menschen im Land nicht mehr. Ich gebe sie ihren Hirten und Königen. Diese werden das Land zerstören. Ich werde niemanden retten. Siebter, ich hütete die Schafe für die Händler. Ich nahm zwei Hirtenstäbe. Einer hieß Huld. Der andere hieß Verbindung. Ich hütete die Schafe. Achter, in einem Monat entfernte ich drei Hirten. Ich mochte sie nicht mehr. Auch sie mochten mich nicht. Neunter, ich sagte, ich hüte euch nicht mehr. Was stirbt, soll sterben. Was kaputt geht, soll kaputt gehen. Der Rest soll sich gegenseitig fressen. Zehnter, ich nahm meinen Stab Huld. Ich zerbrach ihn. So löste ich meinen Bund mit allen Völkern. Elfter, an diesem Tag wurde der Bund gelöst. Die Schafhändler sahen es. Sie wussten, es war Jahwes Wort. Zwölfter, ich sagte zu ihnen, gebt mir meinen Lohn, wenn ihr wollt. Wenn nicht, lasst es. Sie zahlten mir 30 Silberstücke. 13. Jahwe sagte zu mir, wirf das Geld in den Tempel. Es ist der Preis, den sie mir gaben. Ich nahm die 30 Silberstücke. Ich warf sie in den Tempel. 14. Ich zerbrach meinen zweiten Stab Verbindung. So löste ich die Einheit zwischen Juda und Israel auf. 15. Danach sagte Jahwe zu mir, spiele jetzt einen dummen Hirten. 16. Ich werde einen Hirten ins Land schicken. Er wird sich nicht um die sterbenden Schafe kümmern. Er sucht die verlorenen Schafe nicht. Er heilt die kranken Schafe nicht. Er füttert die gesunden Schafe nicht. Er frisst das Fleisch der fetten Tiere. Er reißt ihnen die Klauen ab. 17. Wehe dem nutzlosen Hirten. Er lässt die Herde allein. Sein Arm soll verdorren. Sein rechtes Auge soll blind werden.